Batterie und Netzteil und die lange Antenne ist auch noch dran. Kann ich dir mal haben, den Transistor für 5000 Punkte. Und hier alle aufgepasst, da kommt die neue Auswahl wieder hinein. Hallo, die paar Lose wieder. Das ist jedes Mal eine gute Handvoll, aber das Los, wo drauf steht, Joker 8000 Punkte jedes Mal drin. Damit Sie sehen, dass Sie heute bei uns am letzten Tag in jedem Spiel gleich gut gewinnen können, machen wir das gleiche noch einmal. Da ist wieder drin Joker 8000, freie Auswahl. Der nächste Gewinner wird sich da gleich ebenfalls melden. So, da haben Sie Ihren Transistor drin, bitteschön. Und da haben wir gewonnen, 1, 2, 3, 4, 5, da haben wir 6, 7, da haben wir 8, 9, das sind 1000 und die 50, was nehmen Sie nicht? Den großen wird toll. Einmal, dann geben wir den 50er so mit. So, und echt, dann passt es wieder. 1050, bitte sehr. Und du hast gewonnen, 150. Kameraden, der Kanal, der stinkt, es riecht nach Regen. So, schau mal, 150. Da haben wir 1, 2, 3, 4. Hör mal, du musst gucken da drüben, 500, ne? Hier, nimm deinen Bon mit, wenn du nicht weißt, was du möchtest. Ganz rechts schaust du mal. Jetzt haben sie 9 oder was war das? Messer. So, da haben wir einmal die Dreiermesser und dann haben wir noch einen 50er dabei. Bitte sehr. Und sie haben auch wieder aufgepasst. 17 und die 4, bitteschön. Jawohl, das Lager bitte einmal das englische Serie in Rot für 3,5. Dann haben wir gleich den nächsten hinterher. Sie haben auch einen 21er. Wir nehmen Monchi. Da haben wir wieder Monchi, den Original, den Daumenlutscher. Wieder einer gewonnen. So, einmal für Sie, bitte schön. Sehen Sie dann Glück. Das ist der letzte. Ja, hallo, Sie hören wieder nächste Woche einsteigen, kommen Sie auf den Supermeter-Reifstein einsteigen. Hallo, kommen Sie jetzt in den Fliegerbahn einsteigen. Jetzt dabei ist dann jetzt so Die Veratissima ist unser Bewusstsein. Das ist Cinema 180. Das Action-Kino, in dem man alles miterlebt, als wäre man direkt dabei, live, unmittelbar. Durch Spezialoptiken, neue Technologien, überraschende Kameraeinstellungen, durch Omnivision in Sensor Round versetzt sie Cinema 180 in die Hochgeschwindigkeitsachterbahn in Santa Cruz, in die rasende Straßenbahn von San Francisco, nach Chicago, an die Niagara-Fälle, in ein Rennboot, das die Zypress-Gärten Floridas durchschneidet. Neu. Cinema 180 ist neu. Cinema 180 ist explosiv. Cinema 180 ist total. Wenn Sie dabei sein wollen, wenn Sie jetzt wieder mitspielen wollen, die nächste große Gewinnerrunde auswählen, ziehen Sie die nächsten Treffer raus. Bitte? Aber wenn ihr rausgeht, ne? Ja. So, wie viel? So. Kommen Sie. Anschließen bitte. Wer hier nicht lacht, den hat der Herr umsonst gemacht. Alles jubelt, alles lacht hier drinnen. Einsteigen und zersteigen bitte. Machen Sie sich die Freude. Hallo, hier Fadezieht, schauen Sie mal. Hier am Fadezieht stand, da werden Sie ausgespielt. Können Sie alle wieder Gewinne mitnehmen und viele schöne Preise aussuchen. So, machen Sie jetzt wieder, Leute, holen Sie jetzt Gewinne raus. Und den Ausgang bitte frei machen, Sie müssen hier zurücktreten. Und wieder dabei sein, bitte. Und wieder anschließen, unternehmen. Das Lachkabinett mit seinen geheimnisvollen Jungen erwarten Sie. Neue Marken in der weißen Brille. Bis der Alarm darf, auf geht's, einsteigen. Räumungsausverkauf, Leute. Und hier haben wir schon wieder Raki. Hallo, schon wieder nächste Auswahl, was soll's sein? Na, dann überlegen Sie erst, alles was von hier rüber ist, bis hinten hin, oder eine Boutique-Puppe können Sie aussuchen. Sie wissen schon, was Sie wollen. Suchen Sie erst, Sie haben eine Auswahl, ja? Ja, können Sie auch. Achtung, nächste Auswahl, Bali, was für eine Puppe möchten Sie? Diese hier. Die Oma, ja? So, und schon wieder eine Petite Oma, bitteschön. Raki Bali. Raki Bali. Ja? So, und wieder eine, oder? Nein, da hinten, so eine, ja? Eine rote, ja, ne? Das ist die rote da oben her, ja? So, schauen Sie, nächste Auswahl. Wieder einmal eine spanische Tanzgruppe, ein toller Tanz. Bayern Zell. Macht und dass du jetzt die lachenden Jodeltypen vorne aufnehmen sollst. Hast du die gesehen? Schade, ja? Die haben so total gelacht. Die hatten selbst so totale Kappen auf. Eine tolle und völlig ungefährliche Fahrt. Der Schiff hat mir schon durchgehen hier, ja? Das wird. Jetzt dabei sein, wir starten sofort wieder. Oben abgeben. Mal wieder drüben aussteigen. Drüben aussteigen, bitte. Jetzt dabei sein, wir starten sofort wieder zur neuen Fahrt. So, hast du aber Glück gehabt, oder? Mein Gott, ja? Hast du viel Geld ausgegeben oder ging's noch? Was geht? Für 10 Mark kann man es mitnehmen, ne? Da kann man es mitnehmen für 10 Mark. So, jetzt dabei, kommen Sie näher noch auf. So, Sie haben auch gewonnen. 100 Punkte, 200 Punkte. Sie können den aus dieser Box da auf 200 Punkte. So, wie ist denn die freie Auswahl? Ein Puddingservider. Ja, ausreichender, nächster aus, weil die kann Charakterschlüssel. Die kann das alles hier. Ja, die war früher Packerin bei der Quelle. Bei Quelle, Hamburg. Ach, da schon. Mit dabei, Einsätze nach. Ja, ganz früher, bis sie 17 war. Mit 18 hat sie geheiratet, stell dir mal vor. Mit 20 geschieden, ja. Mit 22 war sie tot, jetzt lebt sie wieder. Ja, die Karin hier. Aus Oberhausen ist die Kahn. Willst du die Telefonnummer haben? Nee, ja? Nein, brauchst du nicht. Der ist dabei. Er hat kein Telefon da, war abgeschnitten, sagt sie. Er hat keine Rechnung bezahlt. Kein Telefon da. Müsste ein Telegramm schicken. Telegramm. So, bitte schon, was haben wir da gehört? 100 Punkte, 250 Punkte, Sie können da wählen, aus dieser Box da. Und da haben wir heute zum Abschied einen Sondergewinn hier. Ein Sondergewinn zum Abschied heute. Wunderbar. Wie heißt du, Fritz oder Karl-Heinz? Frank aus Wanne-Eigel hier. Wie? Witten mit 2T. Oh, das kenne ich auch, das Witten hier. Witten hier. Ja, ist deine Mutter oder deine Schwester? Schwester, ja? Schwester? Wer denn? Was ist denn das? Ach, gehört ich dachte, wir werden zusammen da. So, was willst du denn haben jetzt hier? Ja, das ist denn da. Willst du die Überraschung erleben? Eine Überraschung, ja? Eine Überraschung, ja. Heute auch das Los Sondergewinn, da gibt es eine Überraschung hier zum Abschied heute. So, Karin bringt ihn hier. Oh, ein schönes Paket, ein tolles Paket, ja. Ein Sondergewinn aus der Reihe. Ich weiß auch nicht, was für dich hier. Bitte mal rein. Thank you. Achtung, Achtung! Sehr verehrte Damen und Herren, treten Sie bitte näher und prüfen Sie selbst, ob Sie so etwas wie hier schon jemals geboten bekamen. Wer an uns vorübergeht, versäumt eine echte Sensation. Denn diese Neuheit wird nicht im Kino und nicht im Fernsehen gezeigt. Wer außer uns zeigt plastische Filme ohne Brille? Unser Movie Star Cinemobil ist das erste und einzige Filmunternehmen der Welt mit fahrenden Zuschauersitzen. Verschiedene 3D-Filmprogramme laufen gleichzeitig im Nonstop auf wechselnden Fahrbahnen. Was Sie sehen, schwebt überdies frei im Raum. Kommt auf Sie zu und krümmt Ihnen dennoch kein Haar. Alle haben ihren Spaß an diesen völlig neuen Eindrücken. Unsere stromlinienförmigen Zuschauerkabinen rollen durch das plastische Filmgeschehen hindurch. Sie brauchen nur einzusteigen. Sie sagen ja Tausend Gewinnpunkte, da, wer spielt da wieder mit hier? Na, wer ist schon mal dabei? Wer versucht schon mal? Eine Monchichi? Hallo, der Nächste da, Achtung, der Nächste Monchichi, kommen Sie, auf geht's, ja, hoppla, wer ist der Nächste da, wer versucht schon mal? Wer spielt hier wieder mit? Die anderen Gewinne gibt's rechts. Neue Lose, neue Gewinne da. Warum bin ich hier gewinnen für die Dörfer? Die Reichsamen sind wieder zu da, aber auf der Absolut sie. Wir räumen heute für Sie. Hallo, wer ist dabei? Wer spielt hier wieder mit? Eine große Auswahl, ein großes Spiel hier vorne gemacht. Die Dörfer haben wir hier gewinnen für die Dörfer. Die Dörfer werden die Reichsamen sind wieder zu hier. Spielen Sie noch einmal mit dir. Immer wieder dabei sein, alles wieder nachsitzen. Nächste Auswahl wird wieder erwartet. Das nächste große Spiel da vorne. Ich bin noch wieder. Jetzt müssen wir rechts wieder ausschauen, ja, wieder an den Bild von uns der Bild heraus. So, jetzt will ich nochmal ein Sonderangebot machen. Jetzt will ich das nochmal wissen. Nein, danke. Jetzt will ich das nochmal wissen. Mal sehen, was jetzt rauskommt. So, und jetzt ausgehört wird. Jetzt wird er machen nochmal hin. Interessante Auswahl für Sie bereits. Aber Sie mit. Das einzigartige Robotspiel, der nächste, kommen Sie alle, macht sich jetzt, ja, so wie gut, hier, Ja, lösen Sie die Fahrschiff und den Schiffskasse. Da vorne ist auch einer. Du kannst da hochrennen. Ja, das fängt da. Warum? Da wieder. Ja, er sagt, wo ich stehe. Warte, ist da unten vor der Tür. Geradeaus weiter, ne? Ja, ganz toll. Kann ich das Ding einmal mal sehen lassen? Ja, genau. Hallo, hallo, er ist wieder da. Der Märschenball mit seinen beweglichen Bäumen, seinen kleinen Autos, seinen Zwergen und bunten Blumen, seinen Springbrunnen. Kein Lenken, eine schöne, eine gefahrlose, eine abwechslungsreiche Fahrt durch den Märchenwald. Sollen Ihre Kinder etwas von der Kirmes zu Hause erzählen können, dann müssen Sie mit dem kleinen Auto durch den Märchenwald gefahren sein. Ein Paradies besonderer Art wird hier den Kindern geboten. Haben Sie Kinder, so bleiben Sie doch bitte einmal stehen. Werfen Sie einen Blick in den Märchenwald. Hier fährt die Mini-Autobahn. Hier ist das Kinderparadies. Hier fahren die kleinen, schnittigen Autos für die Kinder. Da lacht ein jedes Kinderherz, wenn es hier durch den Märchenwald den kleinen Wagen selbst steuern kann. In Wirklichkeit brauchen aber die Kinder nicht zu lenken, denn diese kleinen Autos werden von uns automatisch bedient. Sie können mit Ruhe draußen stehen bleiben. Es kann hier nichts passieren. Sollen Ihre Kinder etwas zu Hause vom Festplatze erzählen können, dann müssen Sie im Märchenwald vorbei an den beweglichen Märchenfiguren, an den Rehen und Blumen eine Runde gemacht haben. Bitte, Sie können mit durchgehen. Das Durchgehen kostet nichts. Bleiben Sie beim Ein- und Aussteigen der Kinder dabei. Es ist ja wirklich eine schöne, eine abwechslungsreiche, eine gefahrlose Fahrt für die Kinder. Selbst die Allerkleinsten können sie hier nein sitzen. Eine Fahrt für die Kinder, wie sie wohl schöner nicht mehr sein kann. Vollkommen gefahrlos. Bitte gehen Sie mit durch. Das Durchgehen kostet nichts. Bleiben Sie beim Ein- und Aussteigen. Da hast du die 6, die drehst nach unten und dann fährst du unten drüber. Dann hast du auf der unteren Seite die 5 und die 2 und hier die 1. Und wenn du so machst, hast du wieder die 6. Hast du noch nicht kapiert? Nee? Die anderen haben das schon alle kapiert. Ja. Fahrst du jetzt bei der Nähe, dann sind wir inzwischen getauscht. Ach, da steht er. Ich dachte schon, das ist. Ich hab noch die Mitte gefilmt. Hier, guck doch mal die schönen Pflanzen an. Keine 30, 35, Sonderpreis. Hier, 25 Mark. Gebt euch hier auch den dicken Schafmacher, den Pfefferbaum, 25. Und eine dicke Hibiskusrose, 25 Mark. Und ab sofort gebe ich euch hier den Freiland gezogenen Teneriffa-Gummibaum als Geschenk dazu. Alles zusammen weg für 25 Mark. Ja, Leute. Alles für 25. Das sind zwei Stück, ne, was ich in der Hand habe. Das sind nochmal zwei. Wer will noch eine Palme? Ich mach's noch einmal. So. Maranta, das mache ich auch gleich nochmal. Hier, mache ich gleich nochmal. Muss einen Moment Geduld haben. Hier.